Hallo, hallo, hallo, people! Hallo, hallo, hallo, Leute! Wir sind back here, auf Vivo Life! Wir sind zurück bei unserem Live. Life is good. Das Leben ist gut. Life is good and life is good. Das Leben ist gut und das Life ist gut. See, everything is really good. Alles ist wirklich gut. Daniel, did you watch the Live on Monday? Daniel, hast du das Live am Montag angeschaut? Was is she good? War sie nicht gut? Oh my goodness, Alisa was amazing. Oh du meine Güte, Alisa war fantastisch. Shockingly good. Schockierend gut. The first time she's ever translated, she was very nervous. Das war das erste Mal, dass sie je übersetzt hat. Sie war sehr nervös. She did amazing. Sie machte es fantastisch. We weren't sure if she'd be able to do it. Wir waren nicht sicher, ob sie es machen kann. So I said to Debbie, I don't want to bother Daniel. Also sagte ich zu Debbie, ich möchte Daniel nicht bemühen. Sleep. Lassen wir ihn schlafen. It's his wife days off. Es ist der Freitag seiner Frau. She said, so what are we going to do if she can't come? Sie sagte, was machen wir, wenn sie nicht kommen kann? Debbie and me, we have a nickname for each other. Us together. Debbie und ich, wir haben einen Spitznamen füreinander, wir beide zusammen. Each other, the dream team. Wir nennen uns gegenseitig das Dream Team. I said the dream team can do it. Ich sagte, das Dream Team kann es tun. I said, when I speak Portuguese, you translate me to English. Wenn ich Portugiesisch spreche, übersetzt du mich auf Englisch. And when you speak English, I translate you into Portuguese. Wenn du Englisch sprichst, übersetze ich dich auf Portugiesisch. He's actually willing to do that. Und sie war tatsächlich bereit, das zu tun. I know, I think it would be confusing because people wouldn't. No, who speaks now? Exactly. Ich weiß, das wäre verwirrend, denn die Leute wüssten nicht, wer jetzt gerade spricht. All right, we're always waiting for minutes for people to come in. Okay, wir warten immer, bis die Leute reinkommen. When we hit 100, off we go. Wenn es 100 sind, fangen wir an. So Holy Spirit, we thank you. Heiliger Geist, wir danken dir. That you are the master teacher. Dass du der Meisterlehrer bist. In fact, you are the greater teacher than Jesus himself was. Du bist sogar der größere Lehrer als Jesus selbst war. Because Jesus said there are many things that I would like to say, but I can't teach. Denn Jesus sagte, es gäbe noch viele Dinge, die ich euch beibringen wollte, aber ich kann sie jetzt nicht lehren. He, the Holy Spirit, can. Aber wenn er, der Heilige Geist, kommt, the Spirit of Truth, der Geist der Wahrheit, he will lead you into all the truth, wird er euch in alle Wahrheit leiten, remind you of everything I've said, und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Even though you are the master teacher. Heiliger Geist, wir wissen, du bist der Meisterlehrer. Our desire today is, deshalb ist unsere Sehnsucht heute, that people would not hear a man's voice, dass die Leute nicht die Stimme eines Mannes hören, but that people would hear your voice in our voice. Sondern dass die Leute deine Stimme in unserer Stimme hören. The important voice is your voice. Die wichtigste Stimme ist deine Stimme. So Holy Spirit, we pray that you somehow through these words do something. Heiliger Geist, wir beten, dass du irgendwie durch diese Worte etwas tust. That my human words will disappear and your divine words will come. Dass meine menschlichen Worte verschwinden und deine göttlichen Worte kommen werden. This purpose I completely surrender to my spirit. Zu diesem Zweck gebe ich mich dir vollkommen hin. And I say, wherever you want to go, whatever you want to say, that's where we will go. Und ich sage, wo immer du hingehen willst und was immer du sagen willst, dorthin werden wir gehen. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. All right, let's go, people. Okay, fangen wir an, Leute. Now, this morning I was drawn to a passage in Scripture that is fascinating. Heute Morgen wurde ich zu einem Abschnitt in der Schrift gezogen, der faszinierend ist. All of Paul's letters have something fascinating in it. Alle Briefe von Paulus haben etwas Faszinierendes an sich. Even the rebuke letter to the Galatians has something fascinating. Selbst der rügende Brief an die Galater hat etwas Faszinierendes an sich. I mean, he gives us so much rich revelation about who we are in Jesus Christ. Er gibt uns so viel Offenbarung darüber, wer wir in Jesus Christus sind. And Ephesians, of course, shows the glory of the church. Und Epheser zeigt natürlich die Herrlichkeit der Gemeinde. Colossians shows us the reality of heaven and the glory of the true heavenly kingdom. Der Kolosserbrief zeigt uns die Realität des Himmels und die Herrlichkeit des wahren himmlischen Reiches. The absolute supremacy of Jesus Christ. Und die absolute Vorherrschaft von Jesus Christus. And Romans, I think Romans must be Paul's masterpiece. Und Römer, ich denke, der Römerbrief müsste Paulus Meisterwerk sein. If you take it from the point of view of theology, a theological masterpiece, it is Romans. Wenn man ihn aus theologischer Sicht betrachtet, ist der Römerbrief ein theologisches Meisterwerk. Alone chapter 8, you have everything in there to teach for months. Allein in Kapitel 8 gibt es genug, um monatelang darüber zu lehren. You have the revelation of who we are in Christ. Dort ist die Offenbarung darüber, wer wir in Christus sind. It is revelation of God's love. Die tiefste Offenbarung über Gottes Liebe. You have the revelation of there is nothing that can ever condemn us. Die Offenbarung, dass es nichts gibt, das uns verdammen kann. You have the revelation that everything has been already given just belongs to us. Dort ist die Offenbarung, dass alles uns bereits gegeben wurde, was uns gehört. Of true intercession. Die Offenbarung von wahrer Fürbitte. There's just so much in there. Es ist so viel darin. But I want to go to the very first chapter of Romans and I'm going to read it in the Passion today. Aber ich möchte zum allerersten Kapitel von Römer gehen und ich werde es heute in der Passion lesen. I'm going to start from the 16th verse. Und ich werde beim 16. Vers anfangen. And I like how the Passion expresses it. Mir gefällt, wie die Passion es ausdrückt. I refuse to be ashamed of the wonderful message of God's liberating power. Ich weigere mich, mich für die wunderbare Botschaft von Gottes befreiender Kraft zu schämen. Look. Schau. The New King James Version says, I'm not ashamed of the gospel. Die Schlachterübersetzung sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Hey Daniele, it's really nice to see you in my Instagram. I didn't know you're here following me. Hey Daniele, es ist wirklich schön, dich auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Ich wusste nicht, dass du hier sein würdest. We love you a lot. Wir vermissen dich und wir lieben dich sehr. Big hug to your husband and to your incredible kids. Gib deinem Mann eine fette Umarmung und auch deinen fantastischen Kindern. Now look at this. Also schau. Paul says, I refuse, just refuse to be ashamed of the wonderful message of God's liberating power unleashed in us through Christ. Paulus sagt, ich weigere mich einfach, mich für die wunderbare Botschaft von Gottes befreiender Kraft zu schämen, die durch Christus in uns entfesselt wird. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. I have lived in many religious environments. Ich habe in vielen religiösen Umfeldern gelebt. And many times I felt embarrassed to call myself a Christian. Und oft war es mir peinlich, mich als Christ zu bezeichnen. I really did. Das war wirklich so. In Brazil, when I see what evangelical Christians have done to non-Christians, it's very embarrassing. In Brasilien, wenn ich sehe, was evangelikale Christen mit Nicht-Christen machen, ist das sehr beschämend. I mean, very, very embarrassing. Sehr, sehr peinlich. I used to live in America, what they call the Bible Belt. Ich habe früher in Amerika im sogenannten Bibelgürtel gelebt. Moravian Falls. In Moravian Falls. Very, very embarrassing to call yourself a Christian there. Es ist sehr, sehr peinlich, sich dort als Christ zu bezeichnen. You know, there I was ashamed to be a Christian. Dort schämte ich mich, ein Christ zu sein. Isn't that sad? Ist das nicht traurig? Let me explain to you why. Lass mich dir erklären, warum. There is a small town, okay? With 3,000 people. There are two towns connected. Es gibt dort eine kleine Stadt mit 3,000 Einwohnern. Es sind zwei verbundene Städte. Actually, there are three towns very, very close. Eigentlich sind es drei sehr nahe Städte. Moravian Falls. Moravian Falls. Wilkesboro. Wilkesboro. Across the bridge was North Wilkesboro. Und über der Brücke war North Wilkesboro. So Wilkesboro and North Wilkesboro had about 6,000 together. Wilkesboro und North Wilkesboro haben etwa 6,000 Einwohner zusammen. Moravian Falls another 1,500 maybe. Und dann Moravian Falls noch einmal etwa 1,500. Very, very small town. Also eine sehr, sehr kleine Stadt. Once a year, the town of North Wilkesboro. Einmal im Jahr hat die Stadt North Wilkesboro, where I used to work, in der ich arbeitete, sorry, they decided to do a special day. Entschieden, einen besonderen Tag zu haben. They called it a wine festival. Sie nannten es das Weinfest. They closed the entire town. Sie schlossen die ganze Stadt. You could only walk. Man konnte nur laufen. And the restaurants of the town put up stands. Und die Restaurants der Stadt bauten Stände auf. To sell their food, you know, snacks, easy things. Um ihr Essen zu verkaufen, Snacks, einfache Dinge. And the vineyards from the whole state, from North Carolina. Und die Winzer des ganzen Staates North Carolina. They presented the wine and they you could buy samples of wine. Präsentierten ihren Wein und man konnte Weinproben kaufen. And you could of course buy bottles and take them home. Du konntest natürlich auch Flaschen kaufen und mit nach Hause nehmen. So it was a great thing for the town. Es war eine große Sache für die Stadt. You paid $20 entrance. Man bezahlte $20 Eintritt. The whole town came out. Die ganze Stadt kam raus. People came from far away. Die Leute kamen von weit her. It was wonderful for the business of the restaurant. Es war ein tolles Geschäft für die Restaurants. It was beautiful. Es war herrlich. I worked at one of the restaurants at the time. Ich arbeitete in einem der Restaurants der Stadt. And the newspaper was a big newspaper, you know. It was called Wilkes Journal Patriot. Und die Zeitung war eine große Zeitung. Sie hieß Wilkes Journal Patriot. Wilkes Journal Patriot, because Wilkes was the county. Denn Wilkes war der Landkreis. Big paper. Es war eine große Zeitung. And the Christians paid a lot of money to buy a double page for advertising. Und die Christen zahlten viel Geld für eine doppelseitige Werbung. And the only thing they wrote is, if you go to the festival, you're going to hell. Und das Einzige, was sie schrieben, war, wenn du zu dem Fest gehst, kommst du in die Hölle. The Bible says, don't go where the sinners are. Die Bibel sagt, geh nicht dorthin, wo die Sünder sind. The Bible says to drink wine is sin. Die Bibel sagt, Wein zu trinken ist Sünde. Two pages of telling people, if you go there, you are a sinner and going to hell and God hates you. Zwei Seiten, um den Leuten zu sagen, wenn ihr dorthin geht, seid ihr ein Sünder und kommt in die Hölle und Gott hasst dich. I was ashamed. Ich schämte mich. I was very embarrassed. Ich war sehr beschämt. Reinhard, are you a Christian? Reinhard, bist du ein Christ? You know, they read this and say, are you one of those? Sie lasen das und fragten, bist du einer von denen? You know, Paul did never say, I'm not ashamed of the religious system. Weißt du, Paulus sagte nie, ich schäme mich nicht über das religiöse System. Paul said, I am not ashamed, I refuse to be ashamed of the wonderful message of God's liberating power unleashed through Christ. Paulus sagte, ich weigere mich einfach, mich für die wunderbare Botschaft von Gottes befreiender Kraft zu schämen, die durch Christus in uns entfesselt wird. There in America, I learned to be embarrassed and ashamed of religion, but never will I be ashamed of Jesus Christ. Dort in Amerika lernte ich, mich wegen der Religion zu schämen, aber niemals werde ich mich schämen wegen Jesus Christus. So many Christians are embarrassed to witness to others because they've never experienced the true gospel. So viele Christen schämen sich, ein Zeuge vor anderen zu sein, weil sie nie das wahre Evangelium erlebt haben. I'm telling you, the Lord showed me there will be a recovery of the true gospel. Ich sage euch, der Herr zeigte mir, dass es eine Wiederentdeckung des wahren Evangeliums geben wird. Jesus is going to revive the preaching of the true gospel. Jesus wird das Predigen des wahren Evangeliums wiederbeleben. It will be preached with words, it will be preached with signs, wonders and miracles, and it will be preached to lives lived. Es wird gepredigt werden in Worten, es wird mit Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen gepredigt werden und es wird durch das Leben gepredigt werden. Because Jesus Christ is liberating, not judging and condemning. Weil Jesus befreiend ist und nicht verurteilend und verdammend. Jesus Christ is setting the captives free, not pointing the finger at them and saying, look, you're stuck. Jesus Christus setzt die Gefangenen frei. Er zeigt nicht mit dem Finger auf sie und sagt, schau, du steckst fest. Jesus Christ is not pointing his finger at the sinners and saying, hey, you rotten sinner, fix your problem. Jesus Christus zeigt nicht den Finger auf den Sünder und sagt, hey, du verdorbener Sünder, löse deine Probleme. You see, the false gospel says, you're a sinner, you need to get saved. Das falsche Evangelium sagt, du bist ein Sünder, du musst gerettet werden. Did you know that that's a false gospel? Wusstest du, dass dies ein falsches Evangelium ist? The true gospel is, you are a sinner, Jesus has done everything that you don't have to sin anymore and can have an abundant life now and in eternity. Would you like that? Das wahre Evangelium ist, du bist ein Sünder. Jesus Christus hat alles getan. Du musst nicht mehr sündigen. Du kannst ein überfließendes Leben haben, jetzt und in der Ewigkeit. Möchtest du das? And then you can have an abundant life. Starting now, it will never end. Du wirst frei von der Sklaverei der Sünde sein. Nie wieder gibt es mehr Verdammnis gegen dich. You will be free from the slavery of sin. Du wirst frei von der Sklaverei der Sünde sein. Never will there be condemnation against you anymore. Nie wieder gibt es mehr Verdammnis gegen dich. And if you sin in the Christian life, you already have an advocate who sits to the right hand of God interceding for you. Und wenn du sündigst in deinem christlichen Leben, hast du bereits einen Anwalt, der zur Rechten Gottes sitzt und für dich eintritt. See, the gospel that people have preached hasn't given them power over sin. Das Evangelium, das die Leute gepredigt haben, gab keine Macht über Sünde. Because it's been a false gospel. Denn es war ein falsches Evangelium. It's been the gospel of mercy. Es war ein Evangelium des Erbarmens. Keep coming to God, he will keep forgiving you. Komm immer wieder zu Gott, er wird dir immer wieder vergeben. That's a false gospel. Das ist ein falsches Evangelium. You know that God is not going to keep forgiving you? Weißt du, dass Gott dir nicht immer wieder vergibt? Did you know that? Wusstest du das? God has forgiven you once and for all. His blood speaks. Gott hat dir ein für alle Mal vergeben, sein Blut spricht. That's why You don't need another sacrifice. Deshalb brauchst du kein weiteres Opfer mehr. That's why even if you sin, you don't have to spend an hour whining and crying on the floor, hoping God will be merciful to you again. Deshalb, selbst wenn du sündigst, musst du nicht eine Stunde lang jammernd und heulend auf dem Boden verbringen, in der Hoffnung, dass Gott dir wieder gnädig ist. The high priest, Jesus Christ, is sat down to the right hand of God. He doesn't need to do anything anymore. Der hohe Priester Jesus Christus hat sich zur Rechten Gottes hingesetzt. Er muss überhaupt nichts mehr tun. It's finished. Es ist vollbracht. You are forgiven. Dir ist vergeben. That's the gospel I'm not ashamed. Das ist das Evangelium, dem ich mich nicht schäme. The gospel of mercy I'm very embarrassed about. Das Evangelium des Erbarmens ist mir sehr peinlich. No victory over sin. Kein Sieg über Sünde. Never know how long you can stand before you fall. Du weißt nie, wie lange du stehst, bevor du fällst. When you fall, you've got to feel guilty and bad for at least 3 hours. In some preacher's mind for a few days. Wenn du fällst, musst du dich mindestens 3 Stunden lang schlecht und schuldig fühlen. Manche Prediger sagen auch ein paar Tage. If you haven't felt really bad and condemned, you haven't truly repented. Wenn du dich nicht wirklich schlecht und verdammt fühlst, hast du nicht wirklich Buße getan. I'm embarrassed of the gospel. Ich schäme mich dieses Evangeliums. That's not the gospel that excites me. That's not the gospel I want to preach. Das ist nicht das Evangelium, das mich begeistert, und nicht das Evangelium, das ich predigen will. It's the liberating power of God unleashed in us through Christ. Aber Paulus sagt, es ist die befreiende Kraft Gottes, die uns durch Christus entfesselt. What do you think what Paul said when I came to you? I knew nothing, only Christ and Him crucified. Was denkst du, meinte Paulus, als er sagte, als ich zu euch kam, war ich nichts. Ich kannte nur Christus, den Gekreuzigten. Guys, stop preaching your church. Leute, hört auf, eure Gemeinde zu predigen. Stop preaching your ideas. Hört auf, eure Ideen zu predigen. Stop preaching your theology. Hört auf, eine Theologie zu predigen. Listen, what the pastor told you to preach. Hört auf zu predigen, was euer Pastor euch gesagt hat. Out there and preach one and one alone, and his name is Jesus. Geht raus und predigt einen und nur den einen, und sein Name ist Jesus Christus. You know, it's very interesting. Es ist sehr interessant. Jesus said very clearly. Jesus sagte sehr klar. Mark chapter 16. In Markus 16. His signs shall follow the preaching of the gospel. Diese Zeichen sollen der Predigt des Evangeliums folgen. It says, in my hands they will lay in my name they will lay hands on the sick and the sick shall recover. Dann sagte er, in meinem Namen werden sie die Hände auf die Kranken legen und die Kranken werden gesund werden. And he said many other things too. Und dann sagte er noch viele andere Dinge. Let's just take this one part. Aber nehmen wir nur diesen einen Teil. Do you know, it's very interesting. Jesus never said, in my name they will lay hands on the sick and the sick shall be healed. He never said that. Weißt du, es ist sehr interessant. Jesus sagte nie, in meinem Namen werden sie Hände auf die Kranken legen und die Kranken werden geheilt werden. Das sagte er nie. Hast du das gewusst, Daniel? Er sagte das nicht, nein. Show me what Jesus said, in my name they will lay, you will lay hands on the sick and the sick shall be healed. Show me where I said it. You can't. Zeig mir, wo Jesus sagte, in meinem Namen werden sie Hände auf die Kranken legen und die Kranken werden geheilt werden. Du kannst das nicht zeigen. You know why you can't say that? Weißt du, warum du das nicht sagen kannst? He said that if you violate the law of Bible interpretation. Du kannst es nur sagen, wenn du das Gesetz der Bibelinterpretation verletzt. If you find that, you will also find in the very Bible that there is not even a God. Wenn du das findest, wirst du in dieser Bibel auch entdecken, dass es gar keinen Gott gibt. The Bible says in the Psalms, the fools say in their hearts, there is no God. Die Bibel sagt im Psalm, die Törichten sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. So if you take part of this out of its context, the Bible literally says, there is no God. Wenn du einen Teil aus dem Kontext herausnimmst, sagt die Bibel buchstäblich, dass es keinen Gott gibt. So if you go around saying, Jesus said, lay hands on the sick and the sick shall be recovered, you have violated the law of Bible translation. Wenn du herumgehst und sagst, Jesus sagte, leg den Kranken die Hände auf und die Kranken werden gesund, hast du das Gesetz der Bibelinterpretation verletzt. Because Jesus did not say that. Denn Jesus sagte das nicht. Here's what Jesus said. Jesus sagte Folgendes. His signs shall follow the preaching of the gospel. Diese Zeichen werden der Predigt des Evangeliums folgen. So the laying of the hands on the sick out of the context of preaching the gospel, Jesus never said it. Das Händeauflegen auf Kranke außerhalb des Kontexts der Predigt des Evangeliums, das sagte Jesus nie. There's not one Bible verse that says it. Es gibt nicht einen Bibelvers, der das sagt. Quite a thought, huh? Das ist ein krasser Gedanke, oder? So we don't preach the full gospel and then we wonder that the sick don't get healed. Wir predigen also nicht das volle Evangelium und dann wundern wir uns, dass die Kranken nicht geheilt werden. Because it's a sign that the gospel we preach is true. Denn es ist ein Zeichen, dass das Evangelium, das wir predigen, wahr ist. Und Jesus wird kein Evangelium bestätigen, das nicht das wahre Evangelium ist. If it's not his gospel, he's not going to confirm it. Wenn es nicht sein Evangelium ist, wird er es nicht bestätigen. And most Christians who preach the gospel, they don't have these signs and wonders as a confirmation. Deshalb haben die meisten Christen, die das Evangelium predigen, diese Zeichen und Wunder der Bestätigung nicht. Because they've never learned to preach Jesus and him and him. And him alone and nothing else. Weil sie nie gelernt haben, Jesus zu predigen. Ihn und ihn und ihn und nichts anderes als ihn alleine. If we can rediscover to preach Jesus Christ and the true gospel, signs will be a natural part of our life. Ich sage dir, wenn wir es wiederentdecken können, Jesus Christus und das wahre Evangelium zu predigen, werden Zeichen ein natürlicher Teil unseres Lebens sein. It's the gospel nobody has to be ashamed. Und das ist das Evangelium, für das sich niemand schämen muss. You know why? Weißt du warum? Look what he says. Schau, was er sagt. I'm thrilled to preach that everyone who believes is saved. Denn ich bin begeistert zu predigen, dass jeder, der glaubt, gerettet ist. You see, that gospel doesn't tell you you've got to do 20 things to please God. Siehst du, dieses Evangelium sagt dir nicht, dass du 20 Dinge tun musst, um Gott zu erfreuen. It doesn't tell you you've got to go through a 10-week course before you can be baptized. Dieses Evangelium sagt dir nicht, dass du durch einen 10-wöchigen Kurs gehen musst, bevor du getauft werden kannst. It you've got to give 10% so that God will accept you. Dieses Evangelium sagt nicht zu dir, dass du 10% geben musst, damit Gott dich akzeptiert. It doesn't tell you you've got to obey your pastor so that you can have his blessing. Dieses Evangelium sagt dir nicht, dass du deinem Pastor gehorchen musst, damit du seinen Segen erhältst. That gospel is all about Jesus. If you believe in him, you will have the blessings of heaven. Bei diesem Evangelium geht es nur um Jesus. Wenn du an ihn glaubst, wirst du die Segnungen des Himmels haben. That's the gospel the church is to rediscover. Das ist das Evangelium, das die Gemeinde wiederentdecken muss. Outside of Jesus or Jesus out of the center, it's not the true gospel. Dass es außerhalb von Jesus oder Jesus außerhalb des Zentrums nicht das wahre Evangelium ist. Theology might be your understanding, might be religious belief. Das ist vielleicht deine Theologie, dein Verständnis oder religiöser Glaube. It's not the true gospel. Aber nicht das wahre Evangelium. My heart longs that the whole Christian people, the sons and daughters of God, manifest themselves and preach the true gospel. Oh, wie mein Herz sich danach sehnt, dass das ganze christliche Volk, die Söhne und Töchter von Gott, ihn manifestieren und das wahre Evangelium predigen. You know, once I understood this, I developed a new strategy for sharing the gospel. Als ich das begriff, hatte ich eine neue Strategie, wie ich das Evangelium weitergebe. I almost without exception start like this. Ich beginne fast immer, ohne Ausnahme, folgendermaßen. Of course, many times God tells me to do something crazy, radical, ridiculous. That's a different story. Natürlich, oft sagt Gott mir, dass ich etwas Verrücktes, Radikales, Komisches tun soll. Das ist etwas anderes. Recently, the Lord told me to give 1 month's salary to a waitress who made me a sandwich. Vor kurzem sagte der Herr zu mir, dass ich ein Monatsgehalt an eine Kellnerin geben soll, die mir ein Sandwich gemacht hat. So I gave her like 50 times as much as the sandwich cost. Ich gab ihr etwa 50 mal so viel, wie das Sandwich kostete. But that's just following the Holy Spirit, what he tells me to do. I always do that. Aber dabei folge ich einfach dem, was der Heilige Geist mir aufträgt. Ich mache das immer. When it comes to preaching the gospel with words, aber wenn es um das Predigen des Evangeliums mit Worten geht, almost without exception now, beginne ich nun fast ohne Ausnahme damit, always start by telling people that I hate religion. Dass ich den Leuten sage, ich hasse Religion. I can't stand it, I don't like it, it makes me sick. Ich kann sie nicht ausstehen, ich mag sie nicht, sie macht mich krank. Do you know what I found out? I think I could more people save starting the preaching of the gospel like that than in other ways. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Ich denke, ich konnte mehr Menschen zur Rettung führen, indem ich jeweils auf diese Weise anfing, das Evangelium zu predigen, als auf irgendeine andere Art und Weise. And I'm talking in personal one-to-one evangelism. Und ich spreche von persönlicher 1:1 Evangelisation. You know why? Because the moment you start at this, people have their heart open. Because the majority of the people are sick of religion. Denn wenn ich so anfange, sind die Herzen der meisten Menschen offen, denn die Mehrheit ist die Religion so leid. Once the heart is open, I tell them stories of the goodness of Jesus Christ that I've experienced. Wenn ihr Herz erst offen ist, erzähle ich ihnen Geschichten über die Güte von Jesus Christus, die ich erlebt habe. I release sincere and honest love and compassion for them. Ich setze ernsthafte und ehrliche Liebe und Barmherzigkeit für sie frei. I ask them if they have any sickness that I could pray for. Ich frage sie, ob es irgendeine Krankheit gibt, für die ich beten kann. Then I represent the incredible good God. Dann repräsentiere ich den unvorstellbar guten Gott. And show them how they are lost without him. und zeige ihnen, wie verloren sie ohne ihn sind. But he's not angry, pointing his finger. He's got open arms, just waiting for them to run to him. Aber er ist nicht zornig und zeigt mit dem Finger, sondern er hat offene Arme und wartet nur darauf, dass sie zu ihm rennen. They can't run into his arms unless they run through the door, which is Jesus. Aber sie können nicht in seine Arme rennen, wenn sie nicht durch die Tür rennen, und das ist Jesus. You know, it is not hard to preach the true gospel. We've just been so messed up. Es ist nicht schwer, das wahre Evangelium zu predigen. Wir sind nur so durcheinander gebracht worden, weil wir Religion predigten. And I have this sense in my heart, und ich habe dieses Empfinden in meinem Herzen. The lion of Judah is roaring to destroy religion and recover the true gospel. Dass der Löwe von Juda brüllt, um Religion zu zerstören und das wahre Evangelium wiederherzustellen. Christians will rediscover the reality of the true gospel. Christen werden die Realität des wahren Evangeliums wiederentdecken. Christen werden so freigesetzt werden, dass sie wie nie zuvor in Jesus verliebt sein werden. Und dann werden sie den wahren Jesus hinausbringen und sie werden sich nicht für ihn schämen. Look what it says in verse 17. This is really cool. Schau, was in Vers 17 steht, und das ist wirklich cool. Thank you for being so kind and buying badges, you sweet people. Leute, danke, dass ihr so nett seid und Abzeichen kauft. Ihr seid wirklich nette Leute. Look what verse 17 says. I really like how the Passion translates. Schau, was Vers 17 sagt. Ich mag wirklich, wie die Passion es übersetzt. This gospel unveils a continual revelation of God's righteousness. Dieses Evangelium enthüllt eine kontinuierliche Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit. A perfect righteousness given to us when we believe. Eine perfekte Gerechtigkeit, die uns gegeben wird, wenn wir glauben. It's very sad. Very, very sad. Weißt du, das ist wirklich, wirklich, wirklich traurig. I don't know if there's 1% of Christians in the world to actually believe this. Ich weiß nicht, ob zumindest 1% der Christen auf der Welt das tatsächlich glauben. It made me very sad many times. Es hat mich schon sehr, sehr oft traurig gemacht. You know, many Christians, they try to receive a miracle from God, but they don't believe they're righteous. Viele Christen versuchen, ein Wunder von Gott zu erhalten, aber sie glauben nicht, dass sie gerecht sind. They believe they're righteous when they had a great day, read the Bible, prayed, maybe fasted, did everything right. Sie glauben, dass sie gerecht sind, wenn sie einen großartigen Tag hatten, die Bibel lasen, gebetet und vielleicht gefastet haben und alles richtig machten. In the moment that they fail, they sin, they mess up, they can say from all of their heart, and I'm still righteous. Aber sehr wenige Menschen können in dem Moment, wenn sie versagen, sündigen und es vermassen, aus ganzem Herzen sagen, und ich bin immer noch gerecht. It's one thing to say with your mouth, I am righteous. Es ist eine Sache, mit deinem Mund zu sagen, ich bin gerecht. It's quite another thing to understand, there's only one righteousness that you have, Elmer, and Jesus is the one who gave it you. Es ist etwas ganz anderes zu verstehen, es gibt nur eine Gerechtigkeit, die du hast, und Jesus ist der eine, der sie dir gab. Look at this. Schau dir das an. The gospel unveils a continuous righteousness of God's righteousness. A continuous revelation of God's righteousness, a perfect righteousness given to us when we believe, not when we do anything. Das Evangelium enthüllt eine kontinuierliche Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit, eine perfekte Gerechtigkeit, die uns gegeben wird, wenn wir glauben, nicht wenn wir irgendetwas tun. Do you know that in the moment you sin, you are God's righteousness in Christ Jesus. Weißt du, dass du in dem Moment, in dem du sündigst, Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus bist? Look at this shocking statement. Schau dir diese schockierende Aussage an. If you sin terribly right now, God's righteousness has sinned. Wenn du jetzt schrecklich sündigst, hat Gottes Gerechtigkeit gesündigt. It sounds like heresy, doesn't it? Das hört sich wie Heresie an, nicht wahr? Your identity of who you are has nothing to do with what you do. Deine Identität, wer du bist, hat nichts damit zu tun, was du tust. Look what 2 Corinthians 5:21 says. Christians have to grasp this when the days get dark. Schau, was 2. Korinther 5:21 sagt. Christen müssen das begreifen, wenn die Tage dunkel werden. Look at this. Schau. He who knew no sin, er, der von keiner Sünde wusste, became sin, wurde zur Sünde, so that we could become the righteousness of God in Christ Jesus. Damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus werden konnten. How did Jesus become sin? Through sinning? Wie wurde Jesus zur Sünde, indem er sündigte? No. Nein. He became sin, that means he took on sinful nature, so that you can have righteous nature. Er wurde zur Sünde. Das bedeutet, er nahm die sündhafte Natur an, damit du die gerechte Natur haben kannst. If Jesus became sin, that means even though he never did a bad deed, he still turned to sinner, to a sinner. Wenn Jesus zur Sünde wurde, das bedeutet, obwohl er nie eine schlechte Tat beging, wurde er trotzdem zu einem Sünder. For that one purpose, zu diesem einen Zweck. That you, even in the middle of when you sin, are still perfectly righteous. Dass du, auch wenn du gerade dabei bist zu sündigen, immer noch vollkommen gerecht bist. You know, that's what Paul taught so strongly. Das hat Paulus so stark gelehrt. That's why if you study careful Romans, people accused him of giving people a liberty to sin. Deshalb erkennst du, wenn du den Römerbrief sorgfältig studierst, dass ihn die Leute anklagten, er gebe den Menschen die Freiheit zu sündigen. He said, that's a ridiculous argument. How can we who died to sin still live to sin? Deshalb sagte er, das ist ein lächerliches Argument. Wie können wir, die wir der Sünde gestorben sind, immer noch der Sünde leben? It's stupid. Das ist dumm. I tell you one of the most hardest things for anybody in the world to truly understand in their heart. Ich nenne dir eines der schwierigsten Dinge für jeden auf der Welt, wirklich in deinem Herzen zu verstehen. In the very moment that you sin, you are 100% righteous. Dass du in dem Moment, in dem du sündigst, zu 100% gerecht bist. Why? Warum? Because of the gospel that I will never be ashamed of. Wegen des Evangeliums, für das ich mich niemals schäme. Because of the gospel that has brought this incredible revelation of God's righteousness. Wegen des Evangeliums, das uns diese unvorstellbare Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit brachte. God takes your perfect righteousness from you if you sin. The sacrifice of Jesus is not working anymore, and I would be embarrassed of that gospel. In dem Moment, in dem Gott deine perfekte Gerechtigkeit von dir nimmt, wenn du sündigst, funktioniert das Opfer von Jesus nicht mehr, und ich wäre beschämt über dieses Evangelium. People, for 40 years I've preached, never try to get victory over sin because you're afraid of God. Leute, seit 40 Jahren habe ich gepredigt, versuche nie Sieg über die Sünde zu bekommen, weil du Angst vor Gott hast. You know why? Weißt du warum? The only thing that makes you is into a modern day Pharisee. Das einzige, wozu dich das macht, ist ein moderner Pharisäer. The only thing that happens. Das ist das einzige, was passiert. I love Debbie. Ich liebe Debbie. Every day my marriage gets better and happier and more passionate, although it's been happy for a long time. Jeden Tag wird meine Ehe besser und glücklicher und leidenschaftlicher, und ich bin jetzt schon seit längerer Zeit glücklich. Yesterday I had a strange experience that I never had in our 37 years of marriage. Gestern hatte ich ein seltsames Erlebnis, das ich noch nie in unseren fast 37 Ehejahren hatte. I was sitting in my Jesus chair there behind me. Ich saß in meinem Jesus-Sessel dort hinter mir. Most of the night and also into the morning. Fast die ganze Nacht bis zum Morgen. And about 8 o'clock, Debbie went down into the kitchen. Und etwa um 8 Uhr ging Debbie runter in die Küche. And the kitchen is underneath this place here. Und die Küche ist unter diesem Zimmer. And I heard her voice. Und ich hörte ihre Stimme. I had the most crazy experience I've had in our marriage, I think. You, one of the most. Und ich hatte, ich glaube, das verrückteste Erlebnis, das ich in unserer Ehe je hatte. Only when I heard her voice speaking to the lady who was cleaning the house. Nur weil ich ihre Stimme hörte, wie sie mit der Dame sprach, die das Haus putzt. My heart in me exploded so much I could hardly stay in my chair. Explodierte mein Herz in mir so sehr, dass ich fast nicht mehr in meinem Sessel bleiben konnte. Only hearing her voice. Nur weil ich ihre Stimme hörte. I almost like. And I said, what is this, Lord? Ich war fast wie, und ich sagte, was ist das, Herr? He said, you're experiencing the scripture of Songs of Solomon. Oh, yeah. You have ravished my heart, my love, you have ravished my heart. Er sagte, du erlebst die Schriftstelle aus dem Hohelied. Du hast mir mein Herz geraubt, meine Liebe, du hast mir mein Herz geraubt. He says, you are feeling exactly what I, Jesus, feel for my beloved children. Er sagte, du spürst genau das, was ich, Jesus, für meine geliebten Kinder spüre. I tell you, my emotions almost went out of control. Ich sage dir, meine Emotionen gerieten fast ganz außer Kontrolle. It didn't make sense to me because I slept in the same bed as she did that very same night. Es machte keinen Sinn für mich, denn ich schlief in genau demselben Bett wie sie in derselben Nacht. I see her every day. Ich sehe sie jeden Tag. We're together all the time. Wir sind ständig zusammen. I heard only a few words and I could not control the emotions of my heart. Ich habe nur ein paar Worte gehört und ich konnte die Emotionen meines Herzens nicht kontrollieren. Lord says, I'm letting you feel what I feel for my bride. Der Herr sagte, ich lasse dich spüren, was ich für meine Braut empfinde. Do you know what I did? I stopped my time with Jesus, ran downstairs, grabbed her, hugged her, kissed her. Weißt du, was ich tat? Ich beendete meine Zeit mit Jesus, rannte nach unten, ergriff sie, umarmte und küsste sie. I told you what experience I just had. Und ich erzählte ihr, was für ein Erlebnis ich gerade hatte. My dear friend, schau, mein lieber Freund. Jesus made you 100% righteous. Jesus hat dich 100% gerecht gemacht. Being afraid of him is never going to give you victory over sin. Wenn du Angst vor ihm hast, wirst du nie Sieg über Sünde haben. But letting his deep passion and love conquer your heart is going to make you run away from sin. Aber wenn du zulässt, dass seine tiefe Leidenschaft und Liebe dein Herz erobern, wird es dich dazu bringen, dass du von Sünde wegrennst. Think about it. Denk darüber nach. If I'm afraid that if I do something that Debbie is upset about, and she's going to be mad at me, what's going to do that in me? Wenn ich etwas tue, weil ich Angst habe, dass Debbie sauer und wütend auf mich ist, was macht das dann mit mir? I will only do things that pleases her when she's around and when she sees them. Ich werde Dinge nur dann tun, wenn sie da ist und es sieht. But if she doesn't see it, I don't care anymore. Aber wenn sie es nicht sieht, ist es mir egal. Because fear of some person or somebody will never stop you from sinning. Denn Angst vor jemandem wird dich nie davon abhalten zu sündigen. But being passionately in love, understanding what the person has done for you, is gonna stop you from sinning. Aber wenn du leidenschaftlich verliebt bist und verstehst, was die Person für dich getan hat, wird dich das vom Sündigen abhalten. So why don't you understand that the true gospel through Jesus Christ has made you perfect righteous in God's eyes? Wenn du einmal verstehst, dass das wahre Evangelium von Jesus Christus dich vollkommen gerecht in Gottes Augen gemacht hat, so it literally says a perfect righteousness given to us who believe. Given. Schau, es heißt wörtlich eine perfekte Gerechtigkeit, die uns gegeben wird, wenn wir glauben. Gegeben. That means it doesn't matter what you do, you are still righteous because it's been given to you. Das bedeutet, es ist egal, was du tust, du bist immer noch gerecht, denn es wurde dir gegeben. Remember, on the cross there was a switch of natures. Erinnere dich, am Kreuz gab es einen Tausch des Wesens. Think why Jesus, the first time in the whole gospel, addressed God as God and not as his Father. Was denkst du, warum Jesus Gott zum ersten Mal in den ganzen Evangelien als Gott und nicht als seinen Vater ansprach? He doesn't say, my father, why have you forsaken me? Er sagte nicht, mein Vater, warum hast du mich verlassen? All of the gospel, it was his father. Now he was not. Überall in den Evangelien war es sein Vater, jetzt nicht mehr. He said, my God, why have you forsaken me? Er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Because now he was a sinner that never sinned. Denn nun war er ein Sünder, der nie gesündigt hatte. And God has forsaken the sinner. Und Gott hat den Sünder verlassen. So that you can be righteous, even though you sin. Damit du gerecht sein kannst, selbst wenn du sündigst. You know, the doctrine of imputed righteousness needs to be preached again to the whole world. Die Doktrin der angerechneten Gerechtigkeit muss der ganzen Welt wieder gepredigt werden. Because that's the only perfect righteousness, as the Bible calls it. Denn das ist die einzig perfekte Gerechtigkeit, wie die Bibel sie nennt. The righteousness of your works is an imperfect righteousness. Die Gerechtigkeit deiner Werke ist eine unvollkommene Gerechtigkeit. Because you have days where you fail. Denn du hast Tage, an denen du versagst. You have days where you mess up. Du hast Tage, an denen du es vermasselst. Days where don't treat your boss the way you're supposed to treat them. Du hast Tage, an denen du deinen Chef nicht so behandelst, wie du ihn behandeln solltest. Don't treat your employees the way you're supposed to treat them. Du behandelst deine Angestellten nicht auf die Art, wie du sie behandeln solltest. The way you're supposed to treat. Du behandelst deine Frau nicht so, wie du sie behandeln solltest. Was passiert dann? Dann bist du nicht mehr sicher, ob du gerecht bist. Jetzt kommst du zu Gott und du brauchst ein Wunder, aber du hast keinen Glauben. Denn dein eigenes Herz klagt dich an und sagt, wie soll Gott jemanden heilen, der nicht gerecht ist? How God's gonna prosper somebody who's not right? Wie soll Gott jemanden erfolgreich machen, der nicht gerecht ist? Bless somebody who's not righteous. Wie soll Gott jemanden segnen, der nicht gerecht ist? But once your heart grasps that the only perfect righteousness is the one that's been given to you for free. Aber wenn dein Herz einmal ergreift, dass die einzig perfekte Gerechtigkeit die ist, die dir umsonst gegeben wurde, and the only one who can take it away from you is the one who given it to you, and he's never going to take it away. Und der einzige, der dir das wegnehmen kann, ist der, der es dir gegeben hat, und er wird es dir nie wegnehmen. Because he never gave it to you because you stopped sinning. Denn er gab es dir nie, weil du aufgehört hast zu sündigen. He gave it to you because you started to believe. Er gab es dir, weil du angefangen hast zu glauben. It clearly says, believing, then the result is being righteous. Es heißt deutlich, glaube es, dann ist das Resultat Gerechtigkeit. So he's never gonna make you unrighteous, no matter what you do. Er wird dich also nie ungerecht machen, egal was du tust. So what happens if your heart grasps this truth that you are 100% perfect righteous before God. Was passiert nun, wenn dein Herz diese Wahrheit ergreift, dass du 100% gerecht vor Gott bist? Friends might not consider you righteous. Deine Freunde werden dich vielleicht nicht als gerecht ansehen. But you don't need your friends' favor anyhow. Aber du brauchst die Gunst deiner Freunde sowieso nicht. Andere Menschen betrachten dich vielleicht nicht als gerecht. Du brauchst auch ihre Gunst nicht. Solange du Gottes Gunst hast, ist alles gut. Gestern hatte ich eine interessante Erfahrung. Gestern begann jemand ein Gespräch mit mir. Supposedly, and this is only a rumor. Angeblich, und das ist nur ein Gerücht. No, I don't read the news. I decided I don't want to know what's going on in this world. I just don't want. Ich lese keine Nachrichten. Ich habe beschlossen, dass ich nicht wissen will, was in dieser Welt passiert. Ich möchte es einfach nicht. But supposedly. Aber angeblich. The government of Brazil is planning. Plant die Regierung von Brasilien. And some people believe that because they've done something like this before. Und einige Leute glauben das, denn sie haben so etwas schon früher gemacht. The government of Brazil is supposedly planning. Die Regierung von Brasilien plant angeblich. To take every single money off everybody's account in Brazil that's over 10,000 reais. Das gesamte Geld von jedem Konto einer jeden Person in Brasilien zu nehmen, das über 10.000 Reais ist. Which is about 2,000 euros. Das sind etwa 2.000 Euro. You see, in the past, at one time, the government of Brazil has already taken everybody's money in their bank account, their savings account, In der Vergangenheit hat die Regierung bereits das Geld von allen von ihren Bankkonten genommen. Alles von jedem Brasilianer. Ich kenne Menschen, die alles verloren haben. Sie sparten auf ein Haus und verloren alles. Über Nacht, ohne Ankündigung, zack, das Geld war weg. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die Regierung plant, alles über 10.000 Reais von jedem einzelnen Bankkonto in Brasilien zu nehmen. So somebody told me that yesterday. Das hat mir gestern jemand erzählt. And people doing research, people talking, supposedly that's what this government is planning to take the money for themselves. Die Leute forschen nach, sie sprechen, das ist scheinbar das, was die Regierung plant, das Geld für sich zu nehmen. So after I heard this yesterday morning. Danach, das war gestern Morgen. I spent maybe the next 8 hours honestly searching my heart and thinking about it. Verbrachte ich etwa die nächsten 8 Stunden damit, ehrlich mein Herz zu erforschen und darüber nachzudenken. I was thinking, what would be my heart reaction if they would do this to me? Ich dachte, was wäre meine Herzensreaktion, wenn sie mir das antun würden? Now, I'm at a time in my life. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben. Getting ready to move to the very northeast of Brazil. An dem ich mich vorbereite, ganz in den Osten von Brasilien zu ziehen. To buy land and to build the first time in my entire life a house. Um ein Land zu kaufen und das erste Mal in meinem Leben ein Haus zu bauen. So if the government would do that to me, then the money that I'm ready to buy a land now would all be gone. Wenn die Regierung dies bei mir tun würde, dann wäre das Geld, das ich gespart habe, um ein Land zu kaufen, weg. All gone. Alles. So for hours and hours yesterday, I've been really carefully searching my heart. And think, how would I react? Deshalb habe ich gestern stundenlang wirklich sorgfältig mein Herz erforscht und nachgedacht, wie würde ich reagieren? Und ich versuchte, so ehrlich zu sein, wie ich konnte, und bat den Heiligen Geist, mir zu helfen. Weißt du, ich war überrascht über das, was ich in meinem eigenen Herzen entdeckte. Honestly surprised. Ich war ehrlich überrascht. Because I couldn't care less. Denn mir war es völlig egal. I thought, if I wake up and there's no money left, I would say, Jesus, thank you. Life is incredibly wonderful. You're so good. What do I need? Ich dachte, wenn ich aufwachen würde und es wäre kein Geld mehr da, würde ich sagen, Jesus, danke. Das Leben ist unglaublich wunderbar. Du bist so gut. Was brauche ich mehr? I did not find a microgram of fear in my heart. Ich fand nicht ein Mikrogramm von Angst in meinem Herzen. No worry. Keine Sorgen. Like, if you want to take it, take it. Wenn ihr es nehmen wollt, nehmt es. I thought, oh Jesus, I'm really so satisfied with you that anybody can take anything, I don't care. Ich dachte, oh Jesus, ich bin wirklich so zufrieden mit dir, dass jeder alles nehmen kann. Mir ist das egal. But you know what? Aber weißt du was? I tell you, I think there is something deeper in my heart than I don't care. Ich sage dir, es gibt etwas Tieferes in meinem Herzen als mir ist es egal. The deeper issue is I'm so 100% righteous and righteous people deserve to be taken care of by God. Ich denke, die tiefere Sache ist, ich bin so hundertprozentig gerecht und gerechte Menschen verdienen es, dass Gott sich um sie kümmert. So I think my faith is so big because I know I deserve it. Ich denke, mein Glauben ist so groß, weil ich weiß, dass ich es verdiene. But I only deserve it because I'm righteous. Aber ich verdiene es nur, weil ich gerecht bin. And because I'm perfectly righteous. Und weil ich vollkommen gerecht bin. The perfect righteousness is a gift that he gave me. Und die perfekte Gerechtigkeit ist ein Geschenk, das er mir gab. So I'm in peace. Deshalb habe ich Frieden. I'm in peace because I'm perfectly righteous. Ich habe Frieden, weil ich vollkommen gerecht bin. And I didn't do anything to be perfectly righteous, just receive it by faith. Und ich habe gar nichts getan, um vollkommen gerecht zu sein. Ich habe es nur im Glauben empfangen. Talk about that one verse, the next statement is so deep and so powerful, but I think it might take too long. Leute, wir könnten über diesen einen Vers noch stundenlang weitersprechen. Die nächste Aussage ist so tief und kraftvoll, aber ich denke, das würde zu lange dauern. See, if you have this 100% assurance of how righteous you are before God, never mind what you do. You have faith for provision, you have faith for healing, you have faith for anything. Wenn du diese hundertprozentige Gewissheit hast, wie gerecht du vor Gott bist, egal was immer du tust, dann hast du Glauben für Versorgung, Glauben für Heilung, du hast Glauben für alles. And this is the crazy thing. Und das ist das Verrückte. You have faith because you know in your heart you deserve it, because righteous people deserve all of the blessings of the world. Du hast Glauben, weil du in deinem Herzen weißt, du verdienst es, denn gerechte Menschen verdienen alle Segnungen der Welt. Think about this. Denk darüber nach. I remember when I walked up the steps to an airplane many years ago. Ich erinnere mich, als ich vor vielen Jahren die Stufen zu einem Flugzeug hochstieg. And there was a big pastor. Big guy walking up in front of me. Und da war ein großer Pastor, ein großer Mann, der vor mir hochging. And I tapped him on the shoulder. Und ich klopfte ihm auf die Schulter. And he looked around. Und er schaute sich um. Hey, Pastor Reinhard, he said. Hey, Pastor Reinhard, sagte er. So good to see you. So gut, dich zu sehen. Where are you going? Wohin gehst du? I said, to the same conference that you're going. We're both the main speakers. Ich sagte, ich gehe zur selben Konferenz wie du. Wir sind beide die Hauptredner. And I said to him, how are you? Und ich sagte zu ihm, wie geht es dir? He said, I'm better than I deserve. Und er sagte, mir geht es besser, als ich es verdiene. The moment he said it, I thought, no. In dem Moment, als er das sagte, dachte ich, nein. That's biblically not correct. Das ist biblisch nicht korrekt. No. Nein. You know, sinner can be better than he deserves. A Christian never. Ein Sünder kann besser sein, als er es verdient. Ein Christ niemals. A sinner saved by grace can be better than he deserves. Ein Sünder, der durch Gnade gerettet wurde, kann besser sein, als er es verdient. But a person who is righteous in Christ Jesus can never be better than he deserves. Aber eine Person, die gerecht in Christus Jesus ist, kann niemals besser sein, als sie es verdient. Because the righteousness deserves all of God's goodness. Denn die Gerechtigkeit verdient Gottes gesamte Güte. Think about this. Denk mal darüber nach. There's a fine line between being proud and grasping everything that is mine. Und es gibt eine feine Linie dazwischen, stolz zu sein und alles zu ergreifen, was mir gehört. See, I understand Reinhard in himself doesn't deserve anything. Ich verstehe. Reinhard in sich verdient gar nichts. The only thing that's left is work hard that I can have as much as I can get. Das Einzige, was ich tun kann, ist hart zu arbeiten, damit ich so viel wie möglich bekomme. But Reinhard, the perfect righteousness of God in Christ Jesus by faith alone. Aber Reinhard, die perfekte Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus durch Glauben allein, he deserves everything that God has. Er verdient alles, was Gott hat. So I can never be better than I deserve. Deshalb kann es mir nie besser gehen, als ich verdiene. Do I deserve to prosper? Verdiene ich es, erfolgreich zu sein? Sure. Natürlich. I'm righteous. Denn ich bin gerecht. Do I deserve to be healed? Verdiene ich es, geheilt zu sein? Sure. Natürlich. Because I'm righteous. Denn ich bin gerecht. Do I deserve to be victorious? Verdiene ich es, siegreich zu sein? Sure. Natürlich. Because I'm righteous. Denn ich bin gerecht. Do I deserve to be more than a conqueror? Verdiene ich es, mehr als ein Überwinder zu sein? Sure. Natürlich. Because I'm righteous. Denn ich bin gerecht. Tell me one thing that righteousness does not deserve. Nenne mir eine Sache, die Gerechtigkeit nicht verdient. See, so you bring religion in and take Jesus out, and that's the end of what you deserve. Doch wenn du Religion ins Spiel bringst und Jesus herausnimmst, ist dies das Ende von dem, was du verdienst. Really understands perfect righteousness in Christ Jesus, you're gonna love Jesus so much just to say good morning, Jesus gonna cause you to cry for the next 15 minutes. Wenn dein Herz perfekte Gerechtigkeit in Christus Jesus wirklich versteht, wirst du Jesus so sehr lieben, dass du, wenn du guten Morgen Jesus sagst, erstmal 15 Minuten lang weinst. I think we understand our Jesus a little. Ich denke, wir verstehen unseren Jesus so wenig. Because we've put all the focus on us. Weil wir all den Fokus auf uns gelegt haben. Think about it. Denk mal darüber nach. When we fire our, when we celebrate our birthdays, it's about us. Wouldn't even have a life if it wouldn't be for Jesus. Wenn wir unseren Geburtstag feiern, geht es um uns. Wir hätten nicht mal ein Leben, wenn Jesus nicht wäre. You know, I don't like to celebrate my birthday, but I think I will start from this year on. Ich mag es eigentlich nicht, meinen Geburtstag zu feiern, aber ich denke, ich werde ab diesem Jahr damit anfangen. I think from this year on, every day on my birthday, I'm going to do a Jesus party. Ich denke, von diesem Jahr an werde ich jedes Jahr an meinem Geburtstag eine Jesus-Party machen. Why would you celebrate me on the day I was born? I didn't choose to be born. Warum willst du mich oder einen Tag, an dem ich geboren wurde, feiern? Ich habe nicht entschieden, geboren zu werden. I didn't do anything about it. It's nothing to do with me. Ich habe es nicht entschieden. Ich habe nichts dafür getan. Es hat nichts mit mir zu tun. My birthday. We can celebrate the one who's given me true life, that's Jesus. Aber an meinem Geburtstag werden wir den einen feiern, der mir wahres Leben gegeben hat, und das ist Jesus. I'm going to ask Debbie, let's start to do birthday party. Deshalb werde ich Debbie bitten, fangen wir an, Geburtstagsfeiern zu machen. For me, see? But let's all bring presents to Jesus. Kein Geschenk für mich, aber lasst uns alle Geschenke für Jesus machen. Let's give him 3 hours of the purest form of praise and worship that he delights himself in so much. Geben wir ihm 3 Stunden der reinsten Form von Lobpreis und Anbetung, an der er sich so sehr erfreut. You know, that's the birthday that I want. Das ist der Geburtstag, den ich möchte. Without him, I would have no righteousness, deserve nothing. Because of him, I'm righteous, deserve everything. Ohne ihn hätte ich keine Gerechtigkeit und würde nichts verdienen, aber durch ihn bin ich gerecht und verdiene alles. From him and through him and back to him. Alles ist von ihm, durch ihn und wieder zurück zu ihm. If your heart can grasp what it means that you are righteous and it's a gift, not works, you're faithful skyward. Wenn dein Herz ergreifen kann, was es bedeutet, dass du gerecht bist und dass es ein Geschenk und keine Werke sind, wird dein Glaube explodieren. Guys, we're going to see you on Monday. Leute, wir sehen uns am Montag. Question and answers together with Elisa. Fragen und Antworten zusammen mit Elisa. Thank you guys. Danke, Leute.